Hören sagen, dass man glücklich leben kann, dass das Leben einen Sinn hat. Du brauchst nicht die von deiner Kraft, dass das Leben einen Sinn hat. Du brauchst nicht die von deiner Kraft. Nur zu wollen, du brauchst das nur zu wollen.